Er aß nicht viel, ohne Appetit, nur 3 oder 4 Löffel Suppe, gleichsam mechanisch. Der Kopf tat ihm nicht mehr so weh. Nachdem er gegessen hatte, streckte er sich wieder auf dem Divan aus, konnte aber nicht einschlafen und lag still da, das Gesicht ins Kopfkissen gewühlt. Er träumte noch halb wachend in einem fort, und alle Träume waren seltsam. Zumeist schien es ihm, als wäre er irgendwo in Afrika, in Ägypten, in einer Oase. Die Karawane ruht aus, die Kamele liegen friedlich da. Ringsum wachsen Palmen im ganzen Umkreis. Alles hält Mittagsrast. Er aber trinkt immer zu Wasser, unmittelbar aus einem Bach, der hier neben ihm murmelnd dahinfließt. Und es ist so kühl, und das hellblaue Wasser ist so wundervoll und kalt. Es fließt über bunte Steine und über reinen, hier und da golden, glitzernden Sand. Plötzlich hörte er deutlich eine Uhr schlagen. Er fuhr auf, kam zu sich, hob den Kopf, sah zum Fenster hin, überlegte, wie spät es sein könnte, und sprang plötzlich auf, als hätte ihn jemand von seiner Schlafstätte emporgerissen. Er ging auf Fußspitzen zur Tür, öffnete sie leise und lauschte ins Treppenhaus hinaus. Sein Herz klopfte gewaltig. Auf der Treppe war es so still, als ob alles schliefe. Toll und sonderbar erschien es ihm, dass er von gestern auf heute in solcher Selbstvergessenheit hatte durchschlafen können, wo er doch nichts getan, nichts vorbereitet hatte. Dabei hatte die Uhr vielleicht gar 6 geschlagen, und eine ungewöhnliche, fieberhafte und kopflose Hast überfiel ihn nun nach dem Schlafe und nach dem dumpfen Brüten. Es waren übrigens keine großen Vorbereitungen nötig. Er strengte alle Kräfte an, um alles zu bedenken und nicht zu vergessen. Das Herz aber klopfte jetzt heftig und schlug so stark, dass ihm das Atmen schwer wurde. Zuerst musste er eine Schlinge machen und an seinen Mantel annähen. Das war Sache einer Minute. Er fuhr mit der Hand unter das Kopfkissen und fand unter der Wäsche, die dort lag, ein altes, ungewaschenes Hemd, das schon völlig zerrissen war. Von diesem riss er einen Streifen ab, etwa 5 Zentimeter breit und an die 35 Zentimeter lang. Diesen Streifen legte er zusammen, zog seinen weiten Sommermantel aus festem, baumwollenen Stoff, sein einziges Oberkleid, aus und begann die beiden Enden des Streifens innen unter der linken Achselhöhle anzunähen.